Hier ist Peters Inforadio. In Rheinland-Pfalz erreicht der Landtagswahlkampf langsam aber sicher die heiße Phase. Auch wenn es bis zum 26. März noch eine Weile hin ist, werden überall im Land Flugzettel verteilt und Plakate aufgehangen. Peters Inforadio sprach mit dem NPD-Landesgeschäftsführer Sascha Wagner. Herr Wagner, wie läuft denn so der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz? Ja gut, nachdem wir in der ersten Phase die nötigen Unterstützungsunterschriften erstmalig, was die NPD betrifft, aus eigener Kraft vom Landesverband geschafft haben, befinden wir uns nun in der heißen Phase des Wahlkampfs. Wir werden in den kommenden Wochen 25.000 Plakate in Rheinland-Pfalz hängen, beziehungsweise knapp 3 Millionen Flugschriften in den Haushalten verteilen. 3 Millionen Flugschriften, das ist ja eine ganze Menge. Wer soll das denn machen? Haben Sie so viele Leute? Es kommen zum Glück täglich neue Aktivisten dazu, gerade in Gebieten wie der Südwestpfalz, wo uns sehr große Chancen ausrechnen. Die Zahl derer, die hier mithelfen, also einfach spitze. Und natürlich haben wir auch noch einige Unterstützung aus anderen Landesverbänden. Und ich gehe davon aus, dass wir bis zum 26. März diese Flugzettel und Werbeschriften in den Briefkästen verteilt haben werden. Und wie sieht es in den anderen Gebieten aus? Sie sprachen jetzt von der Südwestpfalz. Ja gut, im gewissermaßen ländlichen und auch teilweise katholischen Norden ist es natürlich schwieriger, weil die Wege da auch länger sind. Aber auch dort haben wir ja doch mittlerweile einiges an neuen Kreisverbänden gründen können. Und die Leute dort vor Ort sind auch sehr aktiv. Sie haben gerade gesprochen von 1.000 Plakaten, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, von 25.000. 25.000 Plakate, das ist ja nun auch eine ganze Menge. Wie wollen Sie die denn alle hochkriegen? Wir haben also verschiedene Landesverbände, die uns Personen geschickt haben mit Transporter, die jetzt in den nächsten Wochen nichts anderes machen werden, als diese Plakate auch zu hängen. Die ersten Kameraden aus Sachsen sind eingetroffen. Es werden noch Kameraden aus Thüringen folgen. Aus Sachsen-Anhalt haben wir Zusagen und auch aus den benachbarten Bundesländern. Die Kameraden aus dem Saarland sind sehr aktiv, die immerhin schon 2 Landkreise mit Flugblättern dicht gemacht haben. Und ich bin auch optimistisch, dass wir es bis zum 26. März dann auch geschafft haben. Noch eine letzte Frage. Wie läuft es denn mit der Finanzierung des Wahlkampfes? Das kostet ja auch sehr viel Geld. Stimmt denn die Kasse? Die Kasse stimmt eigentlich nie. Wir sind eine kleine Partei. Wir sind halt auf Spenden und Beiträgen angewiesen. Und natürlich, wenn der ein oder andere noch was dazu steuern möchte, der kann sicherlich die Bankverbindung erfragen. Ansonsten haben wir leider nicht die Möglichkeit mit den etablierten Parteien. Allein Beispiel, ich habe jetzt alle Gemeindeämter angeschrieben wegen den Anschriften der Jungwähler. Wenn ich die Kosten ausrechnen würde, die ich benötige, um alle Anschriften zu kaufen, beziehungsweise um die Gebühren zu bezahlen, wäre das über 20.000 Euro. Das können wir uns als kleine Partei sicherlich nicht leisten, ja. Aber die etablierten Parteien haben natürlich das nötige Kleingeld. Und das sind also so gewisse Sachen, wo uns natürlich das Geld noch fehlt. Und vielleicht hört ja der ein oder andere Hörer draußen dann im Internet diesen Aufruf. Und ohne Geld können wir den Kampf nicht führen. Und dementsprechend ist jeder halt nochmal aufgefordert, uns dabei zu unterstützen. Herr Wagner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.